ich habe, wo Lilo das gerade gesagt hat, habe ich so im Geist gesehen, auf der einen Seite war Feuer, auf der anderen Seite war Wind und dazwischen stand Jesus, ja, und unsere Liebe letztendlich hat das Feuer stärker gemacht, hat den Wind stärker gemacht, ja, und dadurch, dass wir in dieser Liebe gehen, ja, habe ich Jesus gesehen, ja, wo ich glaube, heute ist wirklich ein Shift in der unsichtbaren Welt wirklich so passiert, ja, wo Jesus gesagt hat, ich hab's vollbracht und der Wind ist auf das Feuer getroffen, ja, und wenn Wind auf Feuer trifft, ja, da gibt's, das ist wie eine Explosion, ja, und ich glaube, ja, das ist in unserem Leben heute genauso, ja, in unserem Leben, du wirst merken, wie Wind auf Feuer trifft, du wirst merken, ja, wie du vorwärts gehst, wie du die Ausrüstung hast, ja, aus dieser Liebe heraus, aus dieser Liebe mit Jesus heraus, ja, trifft Wind, Feuer und da ist was los, sage ich euch, ja? Halleluja! Im ganzen Raum eigentlich habe ich gesehen, wie der Heilige Geist sich so bewegt. Ja? Und ich habe so den Eindruck einfach, lass noch mehr los, lass noch mehr los. Ja? Der Heilige Geist möchte dich heute Morgen ausrüsten. Er möchte dich so sehr touchen, er möchte dich zurüsten. Ja? Und das Einzige, was du tun musst, ist, beweg dich einfach mit in diesem Wind. Ja? Beweg dich mit in diesem Wind. Lass diesen Wind wehen, lass ihn in dein Herz reinwehen. Das ist ein neuer Liebestrom, der dich packen möchte, ja, der dich erfassen möchte, ja. Aber es ist wie so noch so kleine Felsbrocken, die diesen Wasserfall aufhalten. Und der Schlüssel ist einfach, lass los, lass dich hin, geb dich hin dem Heiligen Geist. Er bewegt sich. Oh, wehe, Heiliger Geist. Oh, wehe, berühr jeden Einzelnen. Das ist eine neue Bewegung vom Geist, eine neue Herrlichkeit. Oh, füll uns mit deinem Feuer, ein neues, frisches Feuer. Oh, eine neue Bewegung im Geist. Weißt du, aus uns heraus können wir nichts, aber mit ihm können wir alles. Alles ist möglich im Geist, alles ist möglich. Lass los und lass den Heiligen Geist übernehmen. Lass ihn übernehmen. Oh, füll uns, Heiliger Geist, füll uns. Füll uns mit einer neuen Salbung, ja, füll uns mit einer neuen Frische. Füll uns mit neuem Feuer, Heiliger Geist. Oh, übernimm du, Heiliger Geist. Oh, wir wollen alles ablegen, was wir noch festhalten. Wir wollen es loslassen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, übernimm du jeden Bereich. Jeden Bereich unseres Lebens, jeden Bereich. Und da, wo heute noch Tod drin ist, spreche ich Leben hinein. In jedem Bereich unseres Lebens spreche ich das göttliche Leben hinein. Übernimm, Heiliger Geist. Übernimm mit einer neuen Salbung. Alles ein. Mehr. Mehr. Mehr. Verändere du. habe so den Eindruck, dass der Heilige Geist uns wirklich auch für Zukünftiges ausrüsten möchte, gerade jetzt auch, was Lilo gesagt hat, ja. Auch wenn die Welt erkaltet, wir sind voller Liebe. Und ich glaube einfach, dass das Gebet ein wichtiger Schlüssel ist, gerade auch in dieser Zeit, ja. Gebet füreinander einzustehen, aber auch Gebet, um zu shiften, ja. Und ich glaube wirklich, dass heute Morgen eine neue Zurüstung ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, von einer Kampfsalbung, ich weiß es nicht, ja. Eine Salbung im Gebet, eine Salbung da, gegen den Feind dazustehen, ja. Und zu sagen, nein, ja, den Arm Gottes zu bewegen, ja. Da, wo Finsternis ist, das Licht reinkommt, ja. Und ich danke dir, Herr, und ich setze diese neue Salbung jetzt wirklich über jeden Einzelnen frei, in Jesu Namen, auch am Livestream. Ich setze es frei über dir, in Jesu Namen. Heiliger Geist, rüste du uns aus, rüste du uns aus. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, ja, streck dich aus, streck dich aus. Ich habe noch einen speziellen Eindruck, also speziell ist es, glaube ich, betrifft viele. Ich habe gesehen, wie wirklich der Feind gekommen ist, ja, um dich zu attackieren, ja, um dich auch von deiner Berufung wegzubringen, ja. Und wie er dich belogen hat, vielleicht mit Lügen gekommen ist, weil der Feind kann nichts anderes als uns anlügen, ja. Und ich habe gesehen, wie er einfach gekommen ist. Und dann habe ich den Heiligen Geist, habe ich sagen hören, ja. Er hat gesagt, ja, der Feind ist gekommen auf 7 Wege, ja. Aber heute ist der Tag. Heute muss er fliehen, ja. Auf einem Weg ist er gekommen und auf 7 Wegen muss er fliehen, ja. Auf 7 Wegen muss er fliehen. Heute ist der Tag, wo es ein Shift gibt in deinem Leben, ja. Heute ist der Tag, wo ich gesehen habe, wie so eine Schutzmauer um dich herum ist, ja. Wo du ausgerüstet wirst, zugerüstet wirst, ja. Wo der Heilige Geist dich neu führen möchte, ja. Und wie wirklich, wie der Feind gekommen ist, ja. Wie er dich attackiert hat, habe ich gesehen, ja. Und dann muss der wirklich weg. Er ist einfach weggerannt, ja. Er ist weggerannt, ja. Egal mit was du vielleicht zu kämpfen hattest, ja. Egal mit was du zu kämpfen hattest. Ob es gesundheitliche Probleme waren, ob es Versorgung war, ob es Mangel war. Ja, ich sag heute, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Halleluja. Oh, sing, lass uns singen. Es ist vorbei. Es ist eine neue Zeit. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, eine neue Zeit ist da. Es ist vorbei, werden, ja? Wie Organe wiederhergestellt werden, wie kreative Wunder gerade jetzt passieren. Auch besonders am Livestream habe ich eine Frau, ja? Du sitzt gerade, ich weiß nicht, ist in der Küche, du sitzt gerade auf so einem Holzstuhl, ja? Und du hast Probleme in deiner Lunge. Und diese Lunge, die wird jetzt wiederhergestellt, ja? Sie ist wiederhergestellt. In Jesu Namen, nimm es dir jetzt. Sie ist wiederhergestellt. Halleluja. Dann habe ich jemanden gesehen mit Immunsystemproblemen, ja. Du gehst irgendwie von einer Krankheit zur anderen, ja. Und ich habe den Heiligen Geist sagen hören, dieses Immunsystem ist wieder vollkommen intakt. Und zwar jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ein gesundes Immunsystem, ja. Ein gesundes Immunsystem. Dann habe ich jemanden gesehen mit Hautproblemen, ja. Überall Hautprobleme. Du hast so, ja, das ist so wie Ausschlag überall und das juckt, ja. Und ich spreche da rein. Diese Haut ist vollkommen in göttlicher Ordnung. Und zwar jetzt, jetzt. Vollkommene göttliche Ordnung, ja. Über diese Haut. Jetzt eine reine Haut, ja. Eine wiederhergestellte Haut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann habe ich noch eine Frau gesehen. Du bist, ja, also es ist vieles in deinem Leben passiert und in dir ist so eine Traurigkeit und du kriegst diese Traurigkeit nicht los, ja, du kriegst sie nicht los aus deinem Herzen. Du gehst zwar mit Gott und so und das ist alles gut, aber irgendwie holt dich diese Traurigkeit immer wieder ein. Betrifft es jemand, eine Frau mit immer wieder mit Traurigkeit, ja, okay. Ja. Du warst das? Nee, du? Ja? Streck mal eure Hand aus, ja. Ich habe es ganz besonders mit dir gesehen. Jetzt habt ihr beide Brillen, die hinter dir, ja. Aber zieh's dir auch, ja. Ich habe einfach ein Wort für dich vom Heiligen Geist, ja. Und ich habe einfach so, eigentlich ist es direkt vom Vater. Ja, ich habe Liebeströme vom Vater aus gesehen, ja, Liebeströme vom Vater und sie sind runtergeflossen genau auf dich und sie touchen jetzt genau dein Herz und im Namen Jesus, jede Traurigkeit verschwindet jetzt, jede Traurigkeit verschwindet jetzt aus deinem Herzen, alles was du vielleicht erlebt hast in der Vergangenheit, in Jesu Namen wird jetzt rausgewaschen und es kommt neue Freude in dein Herz und Gott sagt zu dir, ja, ich höre es wirklich direkt vom Vater. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das sagt er zu allen zu uns, ja. Zu allen zu uns, wenn es dich betrifft, auch am Livestream. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Sein Wort sagt ganz klar, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich bin für dich. Und ich bin für dich. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich habe noch einen Eindruck und ich glaube, es ist für zwei. Und zwar du mit, ich weiß nicht, hast du eine Brille auf? Ja, was? Und für dich, ja, für beide hatte ich eigentlich den gleichen Eindruck, wie der Heilige Geist euch gerade getoucht hat, ja. Und ich hab gesehen, ja, wie ihr in der Anbetung immer wieder seid, ja, vor Gott in der Anbetung. Und auch letztendlich habe ich gesehen, wie er betet und wie er Fürbitte auch macht für andere Personen, ja. Und ich habe einfach gesehen, dass da eine neue Durchschlagskraft ist, ja. Dass da ein neuer Durchbruch ist, ja. Eure Gebete sind nicht irgendwie umsonst und die verpuffen auch nicht irgendwie, ja. Also Gott hat euch wirklich auf dem Schirm, ja? Und die Gebete gehen direkt vor seinen Thron, ja? Und ihr bewegt Gottes Hand, auch wenn ihr es vielleicht im ersten Moment nicht seht. Aber im Geistlichen passiert da wirklich was, ja? Das ist wie so Feuerbälle, die rausgehen, ja? An den Feind, ja? Und ich will euch einfach ermutigen, der Heilige Geist will euch ermutigen. Bleibt da dran, geht weiter vorwärts, ja? Bleibt da dran, geht noch tiefer rein, ja? Er will euch wirklich zurüsten, spreche ich euch jetzt zu. In Jesu Namen, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine neue Kraft, ja, für neue Kraftzuteilung, auch im Gebet und in der Fürbitte. Jetzt in Jesu Namen, jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Und dann habe ich einfach noch für uns alle, der Heilige Geist möchte uns ermutigen, ja. Er möchte uns ermutigen, vorwärts zu gehen, ja. Stillstand ist Rückschritt, ja. Der Heilige Geist sagt, vorwärts, geht vorwärts, ja. Bleibt nicht stehen, es ist Zeit, Land einzunehmen. Es ist Zeit, ja, uns nicht mehr belügen zu lassen. Es ist Zeit, hinzustehen und dem Feind zu sagen, hey, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist, als du, ja. Und deswegen, ja. Es ist ein Aufbruch heute da, es ist ein Aufbruch da, ja. Und wenn ich eins im Herzen habe, ja, vom Heiligen Geist, dann ist es, wenn ihr rausgeht aus diesem Wochenende, ja, dann seid nicht mehr so, wie ihr reingekommen seid, sondern ihr seid mehr, ihr seid Feuer, ihr seid Söhne und Töchter des Höchsten, ja. Und lasst euch einfach nicht mehr belügen vom Feind, ja, lasst euch nicht mehr belügen vom Feind. Lasst euch nicht mehr deckeln vom Feind, ja? Irgendeinen Deckel draufzusetzen, ja? Wie es der Pastor hatte, da muss ein Fluss sein, ja? Vom Geist, vom Thron, direkt durch dich in diese Welt hinaus, ja? Und es setzt man nochmal frei, diesen Fluss, ja? In Jesu Namen, da ist ein Fluss, direkt vom Thron, durch dich in diese Welt, da ist Liebe, da ist Kraft, da ist Stärke in dir, weil er lebt in dir, wow. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann habe ich uns gesehen, wie wir vorwärts gehen, wie eine Armee, ja. Und das sind Riesen, wie bei David und Goliath, ja. Dem war es egal, dem war es wurscht egal, ja. Er hat gesagt, er stand vor ihm, ja, und der David hat gesagt, hey, du wirst heute sterben, ja, ich werde den Kopf abhauen, ich werde den Kopf abhauen. Und so ist es in deinem Leben, wenn sich ein Riese vor dir aufbäumt, ja, dann weiche nicht zurück und sag, oh, wie schlimm. Sondern sag, hey, ich werde dir den Kopf abhauen, ja, ich werde dir den Kopf abhauen, weil der Größere lebt in mir, der Größere lebt in mir. Und ich habe Riesen fallen gesehen, weißt du, ich habe Riesen in deinem Leben fallen sehen, egal wie sie ausschauen, ob es gesundheitliche Probleme sind, ja, ob es finanzielle Probleme sind, ob es Mangel ist oder irgendwas, die Riesen fallen. Sie fallen einfach um vor dir. Sie fallen um vor dir. Deswegen, Halleluja, lasst uns da nochmal so richtig reingehen. Als Armee vorwärts gehen, ja. Als die Gemeinde, ja. Als die Gemeinde auch weltweit, die vorwärts geht, die Liebe reinbringt und die Riesen zum Fall bringt. Halleluja. Wir gehen voran in dir. Wir gehen voran in dir. Wir gehen voran und die Riesen, sie fallen. Wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir. Wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir, die Riesen, sie fallen. Wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir, wir gehen voran in dir, die Riesen, sie fallen. Wir gehen voran in dir, immer voran in dir. Wir gehen voran in dir, die Riesen, sie fallen. Sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts. Sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts. Sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts. Der Weg ist frei, der Weg ist frei. Sie fallen links und rechts. Oh, singe, singe es zu deinen Riesen, sie fallen. Sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts, sie fallen links und rechts. Der Weg ist frei, der Weg ist frei. Danke, Herr! Danke, Herr! Okay, und jetzt darfst du auf deinen Platz gehen und sag, die Riesen, die dir begegnen, fallen links und rechts. Halleluja. Halleluja. Wow. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen zu Pfingsten 2025. Heute vor 1995 Jahren hat Gott das erste Mal seinen Geist ausgegossen in Macht und in Kraft. Und ich sage dir, seither tut er es nicht nur jedes Jahr, sondern seither tut er es überall da, wo Söhne und Töchter Gottes dafür offen sind. Amen. Halleluja. Sagst du deinem Nachbarn, 1995 Jahre? Gott hat das Beste für zuletzt aufbewahrt. Hans-Peter? Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, ich habe gestern darüber gesprochen, ich habe darüber begonnen zu sprechen, über die Kennzeichen eines echten Pfingstens. Die Kennzeichen einer echten Taufe im Heiligen Geist. Wir haben gestern schon verschiedene Kennzeichen gehört. Janet hat darüber gesprochen, über das Reden in neuen Sprachen, was ein sehr wichtiges, entscheidendes Kennzeichen ist, weil die Kontrolle deiner Zunge muss vom Heiligen Geist übernommen werden. Ja, der Heilige Geist muss deine Zunge kontrollieren, deswegen ist das Reden in neuen Sprachen so wichtig. Ich habe darüber gesprochen, dass ein wesentliches Kennzeichen der Erfüllung des Heiligen Geistes ist, dass du so voll bist, dass es überfließt. Ich habe außerdem darüber gesprochen, dass ein wesentliches Kennzeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass du in jedem Bereich deines Lebens kontrolliert wirst vom Heiligen Geist. Amen. Und ich habe darüber gesprochen, dass es entscheidend ist und dass es wichtig ist für uns zu verstehen, dass das eine ist, dass wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen und immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir immer wieder neu diese Kraft empfangen, wo es Apostelgeschichte 1,8 heißt, ihr aber werdet Kraft empfangen. Ja, es ist wichtig, dass wir immer wieder neu als Leib Christi diese Kraft empfangen. Und genauso ist wichtig, dass wir immer stärker und immer wieder neu uns diese Kraft, die bereits in uns ist, bewusst machen. Das heißt, dass wir kontinuierlich in dieser Dimension leben. Allein die Tatsache, dass du vor 30 Jahren, ich habe gestern meine Erfahrung erzählt, wie ich im Heiligen Geist erfüllt wurde und wie Gott mich hat schweben lassen, wirklich buchstäblich, mein Körper hat schweben lassen und das Feuer, die Ströme des Feuers und der Liebe durch mich durchgegangen sind. Aber weißt du, die Tatsache, dass du vor über 30 Jahren eine bestimmte Erfahrung hattest, heißt noch nicht, dass du wirklich täglich in der Dimension dessen, was du empfangen hast, tatsächlich gehst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns unser Bewusstsein bauen lassen, dessen, was die Taufe im Heiligen Geist in unserem Leben tatsächlich bewirkt hat, wenn wir Kraft empfangen haben. Und du hast an diesem Wochenende bereits viel Kraft empfangen. Und ich weiß nicht, bei manchen ist es so, da geht schon der Pegel schon bis hierher und du sagst, wow, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr reinkriegen kann. Aber wenn das bei dir so ist, dann schüttel dich einfach mal gerade nochmal und sag einfach, ich mache noch ein bisschen Raum. Ja, das ist so, wie weißt du, beim Essen, ja, wenn du 3-Gänge-Menü hast und dann kommt der Nachtisch, ja, Weißt du, dann sagen die meisten, naja gut, dafür machen wir noch Platz, Amen. Weil das ist das Beste, Halleluja. Also, mach noch mal ein bisschen Platz, ja. Ihr werdet Kraft empfangen, sagst du deinem Nachbarn, du wirst Kraft empfangen. Halleluja. Und gleichzeitig ist wichtig, dass du in dieser Kraft gehst, dass du in dieser Kraft lebst, dass du im Bewusstsein dieser Kraft lebst. Herr Römer 6, Vers 3 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das heißt mit anderen Worten, unser altes Leben ist mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und dann sagt er weiter, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Dass wir in Neuheit, das heißt mit anderen Worten, dass wir in dieser Dimension dieses neuen Lebens, das uns Pfingsten ermöglicht hat, wirklich wandeln. Amen. Nach diesem Sonntag hier kommt es darauf an, dass du wandelst. Das ist ein altmodisches Wort, heißt so viel wie kontinuierlich da drin gehen. Amen. Dass du kontinuierlich in dieser Dimension gehst. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was beinhaltet die Taufe im Heiligen Geist. Und wir haben es gesehen, wir haben gesehen Überfluss, wir haben gesehen Kontrolle, insbesondere Kontrolle unseres Sprachzentrums. Heute möchte ich dir noch zwei weitere Punkte geben, was die Taufe im Heiligen Geist beinhaltet und was sie bedeutet und was sie bewirkt, was hervorkommt durch die Taufe im Heiligen Geist. Und da kannst du wieder in der Apostelgeschichte 2 einfach, hast du das Lehrstück dafür, was mit den Jüngern passiert ist, als sie den Heiligen Geist empfingen. Oder Apostelgeschichte 4, 31, da wurden sie ja wieder neu erfüllt. Und wie heißt es da? Ich lese mal Apostelgeschichte 4, 31 heute Morgen. Sie haben gebetet für eine neue, für eine frische Erfüllung. Und dann heißt es da, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Irgendjemand hat gestern gesagt, er weiß gar nicht, ob er das will, dass sich die Städte bewegt. Also, preist den Herrn. Ich will alles, was Gott macht, ja. Solange das Gebäude stehen bleibt. Okay, schon wieder eine Einschränkung, schlecht. Also, lass mal los, ja. Glory. Uiuiui. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt es. Und sie redeten das Wort Gottes mit Kühnheit oder Freimütigkeit. Mit Kühnheit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Kühnheit. Weißt du, Kühnheit ist eine Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe mal meinen Gottes sagen hören, der hat sogar gesagt, seiner Meinung nach ist Kühnheit, die sich zeigt im Leben eines Menschen, das entscheidende Kennzeichen dafür, dass er wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Oder man könnte auch sagen, dass er wirklich in diese Erfüllung des Heiligen Geistes geht. Amen. Schau dir Petrus an, an Pfingsten, vor Pfingsten noch, eher wankelmütig in seinem Stand, was Jesus anging. Amen. Zuerst sagt er, hey, ich bin bereit, mit dir zu sterben, Herr. Und im nächsten Moment verleugnet er ihn dreimal und sagt, ich kenne ihn nicht. Und dann an Pfingsten, der Heilige Geist erfüllt ihn. Petrus steht auf. Weißt du, und es war nicht nur kühn aufzustehen vor diesen vielen Leuten und irgendwas zu sagen, sondern was er gesagt hat, hat es absolut in sich. Das war keine Botschaft, mit der du dir Freunde machst unter deinen Zuhörern. Weil er hat seinem Zuhören ins Gesicht rein gesagt. Er hat gesagt, hey, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Jesus aus den Toten auferweckt. Das ist keine Botschaft, um Leute happy zu machen. Amen. Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott aus den Toten auferweckt. Weißt du, Petrus, jeder normale Mensch hat gesagt, Petrus, du bist von Sinnen, wie kannst du das machen? Hier diese ganzen religiösen Juden um dich herum. Gerade haben sie vor 50 Tagen oder vor 52 Tagen haben sie Jesus gekreuzigt und jetzt sind sie hier, weil dieses Geräusch entstanden ist. Und jetzt sagst du ihnen 52 Tage später, die vor 52 Tagen geschrien haben, kreuzige ihn, jetzt sagst du ihnen, hey, den ihr gekreuzigt habt, der ist aus den Toten auferstanden. Ich meine, das ist Qualifikation für die nächste Steinigung. Amen. Wenn er nur einen Moment nachgedacht hätte, ich glaube, wenn Petrus nur einen Moment nachgedacht hätte, was er da sagt, dann hätte er sich vielleicht nochmal überlegt. Aber weißt du, ein Kennzeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass du so erfüllt bist, dass du Dinge rauslässt, einfach die der Heilige Geist in dir bewegt, ohne darüber nachzudenken, was die Konsequenzen sind. Und das ist, was man Kühnheit nennt. Kühnheit ist nicht, okay, jetzt überlege ich mir, kühn zu sein. Ich habe heute einen Plan, ich werde kühn sein. In diesem Gottesdienst werde ich mal kühn sein. Ich werde den Leuten demonstrieren, was Kühnheit ist. Weißt du, so funktioniert es nicht. Du kannst dir keinen Plan machen, kühn zu sein, sondern Kühnheit bedeutet, du hast losgelassen von dir selber und du lässt einfach raus diesen Fluss, der in dir ist, und es ist dir egal, was Menschen denken. Menschenfurcht ade. Scheiden tut nicht weh. Amen, sag mal, Menschenfurcht ade. Scheiden tut nicht weh. Der Heilige Geist treibt die Menschenfurcht aus. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist treibt die Menschenfurcht aus. Plötzlich sagst du Dinge, wo du hinterher sagst, meine Güte, was habe ich da gesagt? Jetzt bin ich gespannt, was wieder kommt. Aber weißt du, Gott rüstet in dieser Zeit eine kühne Braut zu. Amen. Und er macht es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er macht es durch die Kraft von Pfingsten. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr werdet euch nicht mehr fürchten, das Evangelium weiterzusagen. Ihr werdet euch nicht mehr fürchten, in euren Familien euren Stand einzunehmen. Die Wahrheit zu sagen. Ihr werdet euch nicht mehr fürchten, in Liebe das Wort Gottes weiterzugeben. Ihr werdet euch nicht mehr abhalten lassen, euren Stand einzunehmen für das, was das Wort Gottes sagt. Ihr werdet euch nicht mehr fürchten, Leib Christi. Hallo, du wirst dich nicht mehr fürchten. Die Zeit der Furcht ist vorbei. Halleluja. Kühnheit. Weißt du, Kühnheit war es auch, als Petrus zur schönen Pforte kam und den Lahmen da sitzen sah und zu dem Lahmen sagte, der ein bisschen Geld erwartete. Ich meine, er hätte ihm ja ein bisschen Geld geben können, aber sagte, okay, habe ich gerade nicht dabei. Aber was ich habe, sagt er. Er sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Er sagt einfach, was ich habe, das gebe ich. Das musst du immer auf der Zunge zergehen lassen. Und dann im nächsten Moment sagt er, steh auf und geh umher. Und richtet ihn auf, richtet den Lahmen auf. Das heißt, Petrus kam zu diesem Lahmen in diesem Bewusstsein, hey, was ich habe, das ist die Power, dich aus deiner Lahmheit von Geburt an rauszuholen und dich auf deine Füße zu stellen. Das ist, was ich habe. Weißt du, das überhaupt nur anzunehmen, ist schon kühn. Nachzudenken. Okay, weißt du, du kannst es nicht im Fleisch machen. Ich habe das am Anfang meines Dienstes, habe ich manchmal Sachen im Fleisch gemacht. Vielleicht mache ich es jetzt auch noch manchmal, aber nicht mehr so oft. Halleluja, es wird immer besser mit mir. Am Anfang meines Dienstes, weißt du, da dachte ich, okay, du musst einfach nur kühn sein. So kriegst du die Leute aus den Rollstühlen raus. Einfach nur kühn sein. Einfach aus dem Rollstuhl rausreißen und dann preist den Herrn. Aber weißt du, wenn du es im Fleisch machst, dann fallen sie halt wieder zurück. Das ist dann, ja, es war dann Gymnastik, aber ist nicht so schön. Amen. Du kannst es nicht im Fleisch machen, aber ich sag dir, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann kommt Kühnheit auf dich und im entscheidenden Moment wirst du sagen können, hey, was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, die Kranken zu heilen. Was ich habe, Dämonen auszutreiben. Was ich habe, eine gute Botschaft zu verkünden. Was ich habe, Tote aufzuerwecken. Das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Halleluja. Seid ihr bereit für göttliche Kühnheit? Oh Jesus, ich glaube, dass der Heilige Geist heute nochmal so eine Schippe Ausgießung drauflegen möchte. Und diese Schippe wird dich zum Schluss dieser Konferenz mit Kühnheit befähigen. Und wer weiß, was wir nachher hören aus der Stadt Filderstadt, was hier alles passiert ist nach dieser Veranstaltung, wenn du ausschwärmst und hier herumgehst, ins Restaurant gehst oder was auch immer, was da passiert. Weißt du, wir sind bereit für außergewöhnliche, ungewöhnliche Dinge, die Gott tun will. Ungewöhnliche Wege. Aber da braucht es Kühnheit, um sie zu gehen. Weißt du, da braucht es Kühnheit für Petrus, um aufs Wasser zu gehen, als Jesus sagte, komm. Da braucht es Kühnheit. Aber weißt du, unser Zuhause als Christen ist auf dem Wasser. Das ist unser Zuhause. Hat es jemand verstanden? Halleluja. Unser Zuhause ist auf dem Wasser. Weißt du, wir sind beeindruckt, Petrus, dass er 3 Schritte auf dem Wasser gemacht hat. Oder vielleicht auch 4, ich weiß es nicht. Und das finden wir schon gewaltig. Aber weißt du, die Wahrheit ist, unser Zuhause als Christen ist auf dem Wasser. Das bedeutet Leben im Glauben. Das ist auf dem Wasser. Das heißt, in deiner Komfortzone, wo alles sicher, wo alles abgezirkelt ist, wo keiner was gegen dich sagen kann, wo keiner irgendwie dich angreifen kann, wo du nicht verletzt werden kannst und so weiter. In deiner Komfortzone, da ist Jesus gar nicht drin. Hallo? Also was sagt er dir? Komm raus aus deiner Nussschale oder aus deiner Muschel oder was auch immer. Komm raus aufs Wasser. Kühnheit nimmt dich aufs Wasser. Der Geist gießt dich aus. Ich weiß nicht, wie viele von euch immer noch wollen, dass der Geist sich ausgießt auf sie heute Morgen. Jetzt wird es langsam unangenehm. Oh, aufs Wasser. Oh, oh. Aber weißt du, gleichzeitig, ich sag dir was. Es ist das Beste, auf dem Wasser zu gehen und festzustellen, bei jedem Schritt, es trägt. Wow, es trägt. Es trägt. Amen. Es trägt. Halleluja. Wer von euch kennt den Magier mit der Maske, der die ganzen Zaubertricks der berühmten Magier verrät? Weißt du, da gibt es ja diese Tricks, wo Leute aufs Wasser gehen scheinbar. Ja. Und dann gehen sie den ersten Schritt im Swimmingpool oder so. Kannst du googeln. Genau, läuft man so auf dem Wasser, ein Schritt, zwei Schritte, du staunst, wow, ist der Hammer. Und es sieht so leicht aus. Und dann kommt der Mann mit der Maske und erklärt den Trick. Und dann siehst du, wie so ein Plexiglasaufbau unterm Wasser ist, den du nicht sehen kannst, wo er auf diesem Plexiglas läuft. Und so, ja, okay. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt gerade herkommt, aber okay. Schicki. Aber weißt du, wenn du den so laufen siehst und du kennst den Trick noch nicht, dann denkst du, wow, ist genial, sieht gut aus, das würde ich auch mal gern machen. Herzlich willkommen. Amen. Herzlich willkommen im Club. Wir sind berufen, auf dem Wasser zu gehen. Als Christ bist du berufen, auf dem Wasser zu gehen. Als Christ bist du berufen, von dir selber loszulassen und hinauszugehen in diese Dimension der unbegrenzten Möglichkeiten in ihm. Und der Heilige Geist, ihr aber werdet Kraft empfangen. Weißt du, er macht es dir so einfach. Weil er katapultiert dich einfach dahin, sodass du gar nicht mehr anders kannst. Amen. Glory. Halleluja! Das war für Wien. Ich habe sie erkannt. Halleluja. Preist den Herrn. Frank Bartelmann, einer der Begründer der Pfingstbewegung, habe ich gestern schon erwähnt, in der Azusa Street, 1906 bis 1909 in Los Angeles, hat Folgendes geschrieben in Bezug auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und er schreibt in Bezug auf sein eigenes Leben, was es bei ihm bewirkt hat. Er hat 1906 diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, diese Taufe, redete in Sprachen und so weiter. Aber es war noch viel mehr als die Sprachen. Er schreibt hier, dadurch, also durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wurde der Weg frei für eine ganz neue Dimension des Heiligen Geistes in meinem Dienst. Der Geist Gottes begann auf neue Weise durch mich zu strömen. Predigten mit einer Salbung, wie ich sie nie gekannt hatte, wurden mir spontan geschenkt, von Gott selber eingegeben und durch den Heiligen Geist erleuchtet. Sie besaßen eine Durchschlagskraft, die die Menschen einfach überführte. Bis zu diesem Zeitpunkt, sagt er, hatte sich mein Dienst weitgehend auf Fürbitte und Weissagung beschränkt. Er war kein Prediger in der Azusa Street am Anfang. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Dienst weitgehend auf Fürbitte und Weissagung beschränkt. Nun aber sollte es vorwärts gehen. Als für mich der Tag der Pfingsten erfüllt war, wurde der Durchfluss frei. Sag mal, der Durchfluss wird frei. Und das lebendige Wasser sprudelte hervor. Die Tür meines Dienstes sprang auf, als die Hand des allmächtigen Gottes sie berührte und der Heilige Geist konnte auf neue und viel gewaltigere Weise in mir zum Zuge kommen. Amen. Wie viele wollen das erleben? Weißt du, die Taufe im Heiligen Geist macht allen Unterschied, wie viel Power auf deinen Worten ist. von D.L. Moody heißt es, ein bekannter Evangelist. Man nennt ihn den früheren Billy Graham, ja, der englischsprachigen Welt. Im 19. Jahrhundert hat 100 Millionen Menschen das Evangelium gepredigt, ohne Fernsehen, ohne Internet und irgendwas. Aber bevor er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, da war er auch schon Evangelist, 1872, und er hat in seinen Veranstaltungen, er hat maximal erlebt, dass sich eine Handvoll Leute bekehrt hat. Er hat die Botschaft gepredigt, er hat das Evangelium gepredigt, eine Handvoll Leute hat sich bekehrt. Und dann 1872 in New York wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt wie nie zuvor in seinem Leben. Und ab dem Moment, weißt du, ab dem Moment, sag mal ab dem Moment und plötzlich, weißt du, plötzlich heißt es an Pfingsten, plötzlich haben sich nicht mehr eine Handvoll Leute bekehrt, sondern es haben sich Hunderte bekehrt. Und er hat genau die gleiche Botschaft gepredigt wie vorher. Es hat sich nichts an seiner Botschaft geändert. Aber das, was drauf war, hat sich verändert. Amen. Halleluja. Es muss sich nichts an deiner Botschaft ändern nach diesem Wochenende, wenn du bisher das Evangelium gepredigt hast. Vorausgesetzt. Natürlich, ansonsten muss ich was ändern. Aber wenn du bisher das Evangelium gepredigt hast, dann muss sich nichts an deiner Botschaft ändern, aber dann ist was Neues drauf auf deinem Leben. Da ist was Neues drauf auf dir. Da ist was Neues drauf auf der Botschaft. Da ist was Neues drauf auf deinen Worten. Weil ihr werdet Kraft empfangen. Glory. Kühnheit. Kühnheit, die verwandelt. Weißt du? Auch das ist ein wesentliches Kennzeichen von Pfingsten, der echten Taufe im Heiligen Geist. Verwandelte Persönlichkeiten. Verwandelte Persönlichkeiten. Petrus habe ich schon erwähnt. Du kannst sie alle nehmen. Johannes. Johannes war mit Jakobus von Jesus betitelt die Donnersöhne. Das heißt, es waren die Donnerigen. Die haben Feuer vom Himmel runtergerufen wollen, als Jesus angegriffen wurde. Ja. Die waren richtig heftig drauf. Nach Pfingsten wurde Johannes zum Apostel der Liebe. Das Liebesevangelium, Johannesevangelium. Die Briefe, 1. Johannes, geht nur um Liebe fast die ganze Zeit. Der Liebesapostel. Amen. Komplett veränderte Persönlichkeit. Thomas, der ungläubige Thomas, nach Pfingsten. Ich habe es gestern erwähnt, bis nach Indien gegangen, das Evangelium verkündet, als Märtyrer gestorben. Der war kühn geworden, der war nicht mehr ungläubig, sondern der war gläubig. Es ist eine Sauerei, wenn man Thomas immer mit ungläubig verbindet. Es war nur ein kürzester Teil seines Lebens. Der war absolut kühn, weißt du, der hat die Welt gerockt für Jesus. Rock, rock, rock. Petrus war... Okay. Petrus war ein ungebildeter Fischer vor Pfingsten. Ja. Ich meine, weißt du, Gott hat Humor. Er hat den in jüdischer Theologie völlig ungebildeten Petrus genommen und macht ihn zum Apostel der Juden. Und er nimmt Paulus, den hochgebildeten Juden, der zu den Füßen Gamaliels gesessen hat, und macht ihn zum Apostel der Heiden. Wo seine ganze jüdische Bildung ihm gar nicht viel bringt. Kannst du sehen? Weißt du, damit, wie sagt Paulus, damit die Kraft nicht aus uns sei, sondern von Gott. Amen. Sag mal, damit die Kraft nicht aus uns sei, sondern von Gott. Gott hat vor, ist schon einige Jahre her, da hat er mal zu mir gesagt, und ich wusste, dass es ein Glaubenszuspruch von Gott war. Er hat nämlich zu mir gesagt, you are my happy preacher. Und weißt du, das war nicht unbedingt meine natürliche Persönlichkeit und auch nicht, wie ich bis zu diesem Zeitpunkt geprägt war. Ich war eher so Pensacola-mäßig, tu Buße und Fire und Brimstone und wir müssen es aber schon hier ernst nehmen mit der Nachfolge und so richtig noch ein bisschen mehr fasten und noch ein bisschen mehr dies und ein bisschen mehr jenes. Weißt du, und dann sagt Gott zu mir, you are my happy preacher. Und ich habe verstanden, was er gemeint hat. Mit anderen Worten, ich verwandle deine Persönlichkeit. Amen. Weißt du, der Heilige Geist möchte unsere Persönlichkeit verwandeln. Vielleicht bist du tatsächlich von Natur aus der absolute Flip-Floppy-Flappy-Flippy-Typ. Der Flummi unter den Christen. dann sagt er vielleicht, hey, du bist mein Ernsthafter. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er das sagt, weil nur ernsthaft ist auch nicht gut. Aber weißt du, manchmal liegt die Kraft genau da drin, genau im Gegenteil, was unsere natürliche Persönlichkeit ist. Und wir müssen verwandelt werden. Amen. Smith Wigglesworth, ein super Beispiel. Ich habe es neulich in der Glory Life Schule vorgelesen, wie er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Davor konnte er keine Predigt zu Ende bringen. Er ist immer in Tränen ausgebrochen, weil er nicht reden konnte. Und als der Heilige Geist auf ihn kam, ging er auf die Bühne und fing an, die gewaltigste Predigt zu halten. Und seine Frau saß hinten in der letzten Reihe, rutschte von einem Stuhl auf den anderen. Es waren 9 leere Stühle und sie rutschte von einem Stuhl, bis sie auf allen Stühlen gesessen hat, schaut immer hin zu ihm und sagt zu ihrer zukünftigen Schwiegertochter, die neben ihr sitzt, sagt immer, das ist nicht mein Smith. Was ist mit dem Mann passiert? Sag mal, die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist verwandelt dich. Verwandelte Persönlichkeiten. 1. Samuel 10, Vers 6, da spricht der Prophet Samuel zu Saul und sagt zu ihm, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Weißt du, wir wissen nicht, wie das aussieht genau. Irgendjemand hat ganz zu Beginn des Wochenendes dir die Frage gestellt, ob du am Ende dieses Wochenendes so wieder nach Hause gehen möchtest, wie du gekommen bist. Oder ob du verändert werden möchtest. Geh davon aus, dass du verändert wirst. Aber geh auch davon aus, dass du es nicht kontrollieren kannst. Geh davon aus, dass er dich auf eine Weise verändert, wie du vielleicht nicht damit gerechnet hast. Geh davon aus, dass er was in dir hervorbringt, was du vielleicht bisher nie gesehen hast. Ein Teil deiner Persönlichkeit, die du bisher gar nicht gesehen hast. Plötzlich siehst du, in mir ist ja diese Freude total. Und du dachtest auch bisher vielleicht immer, ich bin mehr so der ernsthafte Typ, ich bin mehr so der ruhige Typ, ich kann nicht so lachen oder ich kann mich nicht so freuen und so weiter. Und plötzlich merkst du, da bubbelt was in dir hoch. Bubble, bubble, bubble. The devil is in trouble. Amen. Ja, ich sag dir was. Wenn die neue Persönlichkeit in dir hervorkommt, wenn deine Heiliggeist-Persönlichkeit hervorkommt, dann ist der Devil in trouble. Also übersetzt, der Teufel hat Probleme. Amen. Die Taufe im Heiligen Geist verwandelt dich. Verwandelte Persönlichkeiten. Wie von euch sind bereit, verwandelt zu werden? Halleluja. Preist den Herrn. Wie von euch sind bereit, auf eine Weise verwandelt zu werden, wie du es dir nicht vorgestellt hast. Ja, aber manche sagen vielleicht, ja genau, diese Schwäche, die muss er endlich wegbringen bei mir. Diese Sache, die muss er jetzt endlich wegbringen. Da will ich echt verwandelt werden. Aber vielleicht macht es Gott auf eine ganz andere Weise. Also so, Jehovah Sneaky. So, manchmal kommt es so hinten rum. Er macht genau das, womit du nicht gerechnet hattest. Einmal hatte ich einen Mann, der in einem unserer Herrlichkeits- und Wundergottesdienste gekommen ist und er hatte eine ganze Liste mit Sachen, von denen er geheilt werden wollte. Die hat er sich alle aufgeschrieben gehabt und den ganzen Gottesdienst hat er mehr oder weniger diese Liste meditiert, damit auch nichts vergessen wird. Und am Ende ist er nach Hause gegangen und hat festgestellt, er hat eine Sache vergessen, auf seine Liste zu schreiben. Und genau von der Sache ist er geheilt worden. Schicki, schicki, schicki. Oh, hört ihr zusammen hier, dieses Ehepaar da? Steht mal auf, weil ich glaube, Gott hat echt was vor mit euch. Gott hat euch berufen für so eine Zeit. Ich kenne euch nicht, aber Gott hat euch gesetzt, wirklich im Leib Christi, er hat euch gesetzt, wirklich mit Einfluss. Und er wird diese Sphäre des Einflusses in der Zukunft noch vergrößern. Während ihr in höhere Dimensionen des Geistes, in höhere Dimensionen der Herrlichkeit geht, euch verbindet mit diesen Dimensionen, die hinter den Dimensionen sind. Ihr habt schon vieles erlebt, aber was kein Auge gesehen hat bis jetzt, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also macht dich bereit, macht euch bereit für eine neue Zeit, macht euch bereit für eine neue Dimension in eurem Leben. Es beginnt gerade jetzt. Macht euch bereit für Verwandlung. Auch nochmal in eurer Ehe. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du auf sie kommst. Mächtig, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Glory. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Verwandelte Personen. Verwandelte Menschen. Also, noch ein Kennzeichen gebe ich dir zum Schluss. Bin schon wieder am Schluss, ha? Ist gut, gell? Aber die, die mich kennen, die wissen, wenn ich sage zum Schluss, dann heißt es, ich habe gerade die Einleitung beendet. Und das ist auch ein Teil der verwandelten Persönlichkeit. An Pfingsten hat sich Liebe freigesetzt, wie es vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt oder mit Sicherheit bis zu diesem Zeitpunkt in der Menschheit nicht sichtbar gewesen ist. Schau dir an die Urgemeinde, als Pfingsten auf sie kam. Weißt du, davor waren sie durchaus auch, weißt du, auch die Jünger untereinander waren ja nicht immer so harmonisch, um es mal gelinde auszudrücken. Ja? Einmal haben sie sich drum gestritten, wer der Erste ist. Dann haben die einen gesagt, hey, Jesus, mach, dass wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Und die anderen waren sauer auf sie und so weiter. Also es gab durchaus Spannungen, ja. Das finde ich, wird gut dargestellt bei The Chosen. Wer kennt The Chosen? Ja, da wird es so ganz gut dargestellt, wie es da auch Spannungen gibt zwischen den Jüngern. Und die gab es tatsächlich. Aber weißt du, nach Pfingsten heißt es ja einfach, alle gläubig gewordenen, alle gläubig gewordenen. Stell dir mal das vor, wenn wir da hinkommen in unserem Land. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und sie hatten alles gemeinsam. Das ist der Hammer. Das heißt sogar hier in dem Fall, sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also einer der jüdischen Geschichtsschreiber, ich glaube es war es Josephus oder nein, ich glaube es war ein anderer, oder doch, vielleicht war es sogar Josephus, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls einer der Geschichtsschreiber, der gelebt hat, der nicht gläubig war, kein Christ war, zur Zeit, als die ersten Christen gelebt haben, so im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus, hat diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, als er über diese Christen gesprochen hat, zu denen er nicht gehört hat und mit denen er auch nicht jetzt unbedingt sympathisiert hat, aber er hat gesagt, seht sie an, wie sie einander lieben. Und das hat dazu geführt, dass sogar das Römische Reich sich überlegt hat, ob sie nicht mehr tun müssen für die Armen und für die am Rand Stehenden und so weiter, um einfach mithalten zu können mit dem, was durch diese Christen passiert ist. Und ich meine natürlich, im Natürlichen kannst du nie mithalten mit dem, was der Heilige Geist ausgießt. Aber weißt du, ich glaube, an Pfingsten wurde eine Dimension der Liebe, und zwar zum einen der Liebe füreinander, aber auch zum anderen der Liebe für die Welt und für die Verlorenen, ausgegossen auf den Leib Christi, was die ganze Welt verwandelt hat. Weißt du, das gehört zu Pfingsten. Weißt du, jemand sagt vielleicht, ja, ich bin im Heiligen Geist erfüllt, aber ich sag dir, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Amen. Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Er hat gesagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, damit die Welt erkennt. Amen. Du kannst in Sprachen reden und trotzdem deinen Mitbruder hassen. Ich sag, da kannst du 3 Stunden am Tag in Sprachen reden. Und es wird sich nicht viel tun in deinem Leben. Du musst erst diese Sache in Ordnung bringen. Amen. Du musst erst diese Sache in Ordnung bringen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann geht er an diese Punkte ran. Und er wischt einfach alles weg, was nicht Liebe ist. Oh, Halleluja. Wie viele von euch wollen das? Alles, weißt du, all die Anstöße, all die Frustrationen, all die Ängste, all das, was immer da in deiner Seele ist, es wird weggewaschen durch die Herrlichkeit des Heiligen Geistes, durch die Liebe. Amen. Also eine weitere Erweckungsbewegung, die hier in Deutschland auch sehr bekannt ist, waren die Herrnhuter. Die Herrnhuter im 18. Jahrhundert, ja. Die Moravians auf Englisch. Ja. Weißt du, was war das Kennzeichen der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Herrnhuter? Am 13. August 1727 hat sich der Heilige Geist auf sie ausgegossen, auf diese Gemeinde. Aber es ist interessant zu sehen, ich habe hier die Biografie von Zinzendorf, die leider nicht mehr aufgelegt wird, aber trotzdem sehr ausführlich und sehr gut ist. Und da wird beschrieben, wie der Heilige Geist sich ausgegossen hat auf die Gemeinde in Herrnhut. Und was war die Situation? Als der Heilige Geist sich ausgoss, waren sie alle untereinander verstritten. Die kamen aus unterschiedlichem Hintergrund. Die einen waren mehr reformiert, die anderen waren mehr baptistisch, die anderen waren mehr lutherisch und so weiter. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, theologischen Richtungen. Und dann kamen sie in diesem Ort Herrnhut zusammen und haben sich dort Häuser gebaut. Und dann haben sie versucht, und Zinsendorf hat versucht, aus ihnen eine Gemeinde zu machen. Aber das hat ziemlich schlecht funktioniert, weil sie einfach so viele unterschiedliche Meinungen hatten. Und da gab es diese Streitereien unter ihnen. Und Zinsendorf war wirklich am Rand der Verzweiflung mit dieser Gemeinde, bis zu diesem Punkt, an dem einfach der Heilige Geist sich ausgegossen hat. Und da heißt es, als der Heilige Geist sich ausgegossen hat, hat eine Bußstimmung die Gemeinde erfasst. Das heißt hier, alle Leute, die am 13. August 1727 in Herrnhut beisammen waren, die waren mit sich selber gar unzufrieden, heißt es hier. Das ist altes Deutsch, ja. Ein jeder war sich wohl bewusst, dass er nichts taugte. Und in dieser Bewusstheit kamen sie alle vor den Heiland. Und dann heißt es, schon auf dem Weg zur Kirche, du kannst immer noch in Herrnhut, du kannst immer noch in diese Kirche gehen. Ich bin auf der Kanzel gestanden, wo die Erweckung ausgebrochen ist. Ich bin in der Kirche gewesen, ein Team von uns war neulich da und ich habe Fotos gesehen, wie es da abging in der Kirche. Sie waren allein da. Halleluja. Ja, das ist super. Da kannst du zum Pfarrer gehen, kannst du den Schlüssel geben lassen, dann kannst du allein in die Kirche und dann kannst du die Heiliggeistparty haben in der Kirche. Ist der Hammer. Ist der Hammer, musst du unbedingt machen. Und da heißt es schon, auf dem Weg zur Kirche fühlten sie sich zueinander hingezogen. Das war schon die Wirkung des Heiligen Geistes. Das heißt, die sich zuerst am heftigsten bekämpft hatten, schritten nebeneinander her und versicherten sich der gegenseitigen Vergebung. Und dann haben sie den Gottesdienst gehabt und Zinsendorf hat die sogenannte Generalbeichte abgelegt, also das Bekenntnis gemeinsamer Schuld, und hat um Vergebung gebeten für all die Sünde, die in ihrer Mitte war, die Sünde der Spaltung und so weiter. Und dann kam die Absolution und dann heißt es hier, und das Mahl des Herrn, das Abendmahl, wurde mit gebeugten und erhöhten Herzen gehalten und wir gingen um 12 Uhr ziemlich außer uns selbst ein jeglicher wieder heim. Wir brachten hierauf diesen und die folgenden Tage in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. In einem anderen Bericht wurde betont, wer sich bis dahin nicht hat leiden können, fiel einander auf dem Gottesacker vor der Kirche um den Hals und verband sich aufs Allerinnigste. Und so kam die ganze Gemeinde wieder nach Herrnhut zurück als neugeborene Kinder. Wow, da wird es mir ganz schicki. Zinsendorf nannte diesen Tag einen Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Gemeinde, ihren Pfingsttag. David Nitschmann, das war sein Mitarbeiter, bekannte, von der Zeit an ist Herrnhut zu einer lebendigen Gemeinde Jesu Christi geworden. Amen. Also wir werden eine lebendige Gemeinde Jesu Christi durch die Ausgießung der Liebe. Halleluja. Und ich glaube, weißt du, ich glaube, dass auch von diesem Tag an, dass dein Herz mit einer neuen Dimension der Liebe erfüllt sein wird zu deinen Geschwistern, auch zu denen, die wunderlich sind, wie das die Bibel so schön sagt. Amen. Halleluja. Auch zu den wunderlichen Heiligen. Preist den Herrn, dass dein Herz mit Liebe erfüllt sein wird wie nie zuvor. Das glaube ich, weil der Heilige Geist sich ausgießt. Das sind Ströme im Geist, die sich ausgießen, gerade jetzt. Und er macht dein Herz weich. Und du wirst sehen, vielleicht fällst du nachher auch dem einen oder anderen nochmal um den Hals. Oder zum ersten Mal vielleicht. Vielleicht traust du dich zum ersten Mal auf jemanden zuzugehen, wo du jetzt gerade da drüben sitzt und der sitzt da. Und es ist auch bewusst so. Verstehst du? Ja. Schickidi. Halleluja. Eine Liebe zueinander. Und gleichzeitig glaube ich, was Pfingsten bewirkt, und das verbindet sich wieder, und damit schließt sich der Kreis, es verbindet sich wieder mit der Kühnheit. Pfingsten bewirkt eine Liebe zu den Verlorenen. Pfingsten bewirkt eine Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Halleluja. Da lese ich dir noch ein Zitat vor, und zwar von John G. Lake, der 1906 oder 7 in der Azusa Street seine Erfüllung, seine Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Und er schreibt über die Folgen dieser Taufe. Er sagt, kurz nach meiner Taufe im Heiligen Geist begann dieser, also der Heilige Geist, ein Werk in mir mit der Absicht, mir das Wesen Jesu Christi zu offenbaren und sein Bild in mir hervorzubringen. Durch diese Unterweisung im Stillen und das Wirken des Geistes erwachte in mir eine große Liebe für die Menschheit. Ich sah die Menschen mit neuen Augen. Das Verlangen, die Botschaft Christi zu verkündigen und seine Kraft zu retten und zu segnen, zu beweisen, wuchs in meiner Seele, bis sich mein Leben durch diese überwältigende Leidenschaft völlig geändert hatte. Das ist der Hammer. Amen. Leidenschaft für die Verlorenen. Leidenschaft für die Menschen da draußen. Leidenschaft für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also göttliches Erbarmen, göttliche Barmherzigkeit. Eine Offenbarung, was es heißt, verloren zu sein. Eine Offenbarung, was es heißt, errettet zu sein. Ich hatte vor einigen Monaten, das war wirklich so eine Offenbarung, wo für einen Moment ich fühlen konnte, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich verloren ist. Und es war so schrecklich, das war so furchtbar, es war tatsächlich so, Gott hat es zugelassen für einen Moment, dass ich wie selber in diesem Moment das empfunden habe, wie wenn ich nicht wüsste, dass ich errettet bin und dass ich zu Jesus gehe. Und es war so furchtbar, dieser eine Moment, ich habe alles getan, um da rauszukommen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, genau, und so ist es mit den Menschen um dich herum. Genau so ist es, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Sie sind ohne Gott in der Welt und sie gehen ohne Gott auf die Ewigkeit zu und sie gehen ohne Gott auf die Finsternis zu. Also, und das ist eine Leidenschaft, die der Heilige Geist in deinem Herzen hervorbringt. Also, das ist ein Ruf, den der Heilige Geist in deinem Herzen hervorbringt, wo du sagst, hey, ich muss einfach ein Kanal dafür sein. Ich muss ein Kanal dafür sein, dass so viele Menschen wie irgend möglich aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerufen werden und in den Machtbereich der Liebe des Sohnes versetzt werden. Ich muss ein Kanal dafür sein. Oh. Schaka. Die Fülle des Heiligen Geistes. Also die Taufe im Heiligen Geist beinhaltet so viele Aspekte. Überfluss, Übernahme der Kontrolle, Kühnheit, Leidenschaft für die Verlorenen, Liebe untereinander. Lasst uns bereit machen, wirklich die Fülle zu empfangen. Amen. Lass uns wirklich bereit machen für die Fülle Gottes. Wie empfängst du die Fülle Gottes? Ich glaube, Joshua hat es gestern schon erwähnt, Lukas 11. Ja, Lukas 11. Bitte und es wird dir gegeben. Such und du wirst finden. Klopf an und es wird dir aufgetan werden. Und dann sagt Jesus dir zu, wenn ihr, die ihr böse Menschen seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Amen. Also das ist die Verheißung. Wir müssen ihn nur bitten. Heute Morgen sind wir hier versammelt und ich spüre das im Geist, weil so jeder von uns will das. Wir sind in Einheit versammelt, so wie es heißt. Am Tag der Pfingsten waren sie alle einmütig an einem Ort beisammen. Und wir haben dieses Verlangen und wir haben dieses Ausstrecken und wir haben diese Sehnsucht und wir haben diese Bitte. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt, als dass Gott auf diese Bitte eingeht. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil Jesus hat es gesagt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass du verwandelt hier hinausgehst. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass die Liebe Gottes in dir übersprudelt, als dass die Liebe Gottes in dir übernimmt, die Freude Gottes in dir übernimmt, die Kraft Gottes in dir übernimmt, die Kühnheit Gottes in dir übernimmt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Schließen wir aus. Ist ausgeschlossen. Vielleicht sagst du, ja, aber was ist, wenn nichts passiert? Ich sage dir, ist ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen, nicht weil ich das sage und weil ich sage, ja, der Georg will halt, dass was abgeht im Gottesdienst. Nein, es ist, weil es das Wort Gottes sagt. Amen. Es ist ausgeschlossen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Halleluja. Lasst uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Pfingsten führt zu dem, was die Christen sagen, dass Erweckung ist. Pfingsten führt zur Erweckung. Schlicht und einfach. Weißt du, Pfingsten ist nicht einfach nur ein tolles Erlebnis, sondern Pfingsten führt zur Erweckung. Pfingsten, die automatische Folge von Pfingsten ist Erweckung. Die automatische Folge von Pfingsten ist, dass die Verlorenen reingebracht werden. Die automatische Folge von Pfingsten ist, dass Zeichen und Wunder passieren. Die automatische Folge von Pfingsten sind verwandelte Persönlichkeiten, die kühn sind, die mutig sind, die voller Freude sind, die voller Liebe sind, die wow, einfach schickidi sind. Glory. Halleluja. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Was habe ich gestern vorgelesen, dieses Zitat? Ich sage es dir noch, ich lese es noch mal vor. Von dem Engel, der zu John G. Lake gesprochen hat, als er ihm auf die Apostelgeschichte 2 gezeigt hat, in einer Offenbarung, zeigt ihm Apostelgeschichte 2, zeigt ihm Pfingsten und sagt, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum, lehre die Menschen dafür zu beten, denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Halleluja. Preist den Herrn. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Irina, du kannst auch mit nach oben kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, heute Morgen wollen wir noch einmal wirklich Pfingsten in uns aktivieren. Und ich sag dir jetzt nochmal, was passiert. Gott wird heute Morgen Aspekte von Pfingsten in dir aktivieren, die vielleicht noch nie aktiviert worden sind. Gleichzeitig wird Gott auch Aspekte von Pfingsten, die bereits mal in dir wirksam waren, wird er wieder neu zum Sprudeln bringen. Weil ich habe am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass wir in dieser Dimension kontinuierlich leben. Und manche sind vielleicht hier und du sagst, ja, das habe ich alles schon mal irgendwie erlebt. Davon habe ich alles schon mal irgendwas geschmeckt. Aber weißt du, entscheidend ist, worin lebst du jetzt? Vielleicht musst du neu dahin zurückkehren, musst neu in diesen Strom zurückkehren, in diesen Strom, wo das überfließt und übersprudelt, was Pfingsten ausmacht, wo das übersprudelt, wo die Liebe übersprudelt, wo die Freude übersprudelt, wo die Kraft übersprudelt, wo die Kühnheit übersprudelt. Vielleicht musst du neu da reingehen. Halleluja. Deswegen, wenn wir jetzt, wir werden heute, ich habe so vom Heiligen Geist, wir werden es noch einmal machen, was ich gestern gemacht habe. Ich werde bis 3 zählen und dann rufen wir alle, so laut es geht, Halleluja. Und wenn wir Halleluja gerufen haben, dann fangen wir an, in neuen Sprachen zu sprechen. Irgendwann fangen wir einfach an, in neuen Sprachen zu sprechen und lassen uns einfach vom Heiligen Geist füllen. Lassen uns einfach füllen. Er teilt heute Morgen nochmal zu. Er teilt heute Morgen nochmal weitere Dimensionen zu. Er teilt heute Morgen nochmal weitere Ebenen zu, weitere Salbungen zu. Er teilt Liebe zu. Er teilt Freude zu. Er teilt Kraft zu. Er teilt Kühnheit zu. Halleluja, Halleluja. Halleluja, mach dich bereit, mach dich bereit. Das Keyboard kann einfach spielen, einfach Pad im Hintergrund, einfach nur Pad im Hintergrund. Halleluja, einfach nur Pad im Hintergrund. Danke, Jesus, mach dich bereit zu empfangen. Halleluja, einfach nur Pad im Hintergrund, einfach nur Pad im Hintergrund. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, einfach nur Pad im Hintergrund. Das ist, genau, lass ein bisschen lauter werden. Halleluja. Halleluja. Bist du bereit? Ist jemand bereit hier? Ja. Ihr seid schon so im Geist. Halleluja. Glory. Halleluja. Also freier Durchfluss ist das Motto an diesem Wochenende. Ihr könnt das Keyboard lauter machen. Freier Durchfluss ist das Motto an diesem Wochenende. Dass es frei durch dich fließen kann. Und gerade jetzt, wenn der Heilige Geist dich füllt, wenn wir einfach in diesen Durchfluss reingehen, dann wird einfach auch all das, was irgendwie den Durchfluss hindert, all das, was irgendwie den Durchfluss der Liebe hindert, all das, was irgendwie den Durchfluss der Kühnheit Gottes in deinem Leben hindert, all das, was den Durchfluss der Freude Gottes in deinem Leben hindert, es wird einfach rausgeschwemmt werden. Es wird einfach weggespült werden. Okay, also streck einfach mal deine Hände aus. Streck einfach mal deine Hände aus. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass wir heute an diesem Pfingsttag 2025 alle in Einheit zusammen sein dürfen, Herr. Und Herr, wir haben alle nur dieses eine Verlangen, Herr. Oh, so wie die Jünger am Pfingsttag nur dieses eine Verlangen hatten, Herr. Herr, nämlich deine Herrlichkeit zu erleben, Herr. Deinen Geist zu empfangen. Du hattest ihnen gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Ihr werdet Kraft empfangen. Halleluja, Halleluja. Und wir sind versammelt, Herr, in diesem Glauben, in dieser Kühnheit, in dieser Sicherheit auch, Herr, dass dein Wort sagt, Herr, wenn wir dich um den Heiligen Geist bitten, dann wirst du uns den Heiligen Geist geben, Herr. Und du wirst uns eine neue Dimension heute geben, Herr. Und du wirst neue Salbungen, neue Dimensionen, neue Ebenen freisetzen heute Morgen, Herr. Du wirst neu wirken mit deiner Kraft, Herr, in unserem Leben, Herr. Kühnheit, Herr, Liebe, Herr, Herr, Barmherzigkeit, Herr. Und Freude, Herr. Danke, Jesus, dass du es tust, Herr. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr, der bereit ist, sich auszugießen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich zähle bis drei und wenn ich bis drei zähle, dann rufen wir alle, so laut wir können. Halleluja, okay? Und dann lassen wir den Geist einfach wirken, lassen den Geist durch uns fluten, lassen den Geist durch uns fließen. Halleluja, danke Vater. Danke Vater, dass du deinen Geist ausgießt auf alles Fleisch in dieser letzten Zeit, Herr. Oh, eins und zwei und drei. Herr. Oh, verwandelte Persönlichkeiten, Herr. Oh, verwandelte Persönlichkeiten, Herr. Oh, verwandelte Persönlichkeiten, Herr. Oh, verwandelte Persönlichkeiten, Herr. Oh, Shekara la la la mandolo la la la. Hey, oh, la la la la la la la la. Hey, la la la la la mandolo la la la la la la. Hey, la la la la la la la mandolo la la la. Hey, la la la la la mandolo la la. Hey, la la la la mandolo la la. Lord. Jesus. Oh, streck dich aus, streck dich aus. Oh, Jesus, streck dich aus. Oh, Jesus, streck dich aus, streck dich aus. Streck dich aus. Oh, Rakamandalala. Oh, Rakamandalala. Oh, Rakamandalala. Oh, Lieder vom Himmel. Lieder vom Himmel. Lieder vom Himmel. Oh, lass uns was singen im Geist. La la la la. Oh, Heiliger Geist, oh, Heiliger Geist, oh, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus. Freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Freier Durchfluss, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Freier Durchfluss, freier Durchfluss. Freier Durchfluss, freier Durchfluss. Freier Durchfluss, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Oh, Jesus. Freier Durchfluss, freier Durchfluss. Durchfluss, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Hey, Akararara. Oh, ich sehe einfach wirklich, wie eine neue Dimension der Kühnheit kommt auf einige. Kühnheit, sei bereit, Kühnheit zu empfangen. Oh, Kühnheit, Kühnheit. Oh, Jesus, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit vom Heiligen Geist. Kühnheit, Kühnheit. Hey, Jesus, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit. Jesus, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit vom Heiligen Geist, oh Kühnheit vom Heiligen Geist, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, hey Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus, oh Kühnheit, oh Jesus. Jesus, Kühnheit. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Kühnheit. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, oh Jesus, Kühnheit, Kühnheit, oh Jesus, Jesus. Empfang, empfang göttliche Kühnheit. Empfang göttliche Kühnheit. Oh, empfang göttliche Kühnheit. Freiheit von Menschenfurcht. Oh, Freiheit von Menschenfurcht. Freiheit, Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh, Jesus. Freiheit. Oh, Freiheit. Freiheit. Oh, es ist egal, was Menschen sagen. Es ist egal, was Menschen denken. Da ist Freiheit. Oh, Freiheit, Freiheit. Freiheit im Geist. Freiheit, Freiheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Hey. Jesus. Caracama do lo lo bossa da da la lando do lo lo lo lo lo. She cara la la lando do lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. E cara la lando do lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Oh, jede Furcht geht raus. Jede vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Halleluja. Oh, oh, das ist ein Löwe in dir. Oh, das ist ein Löwe in dir. Oh, gerade hier auf dieser Seite, das ist ein Löwe in euch. Oh, ein Löwe, ein Löwe. Oh, ein Löwe, der brüllt. Ein Löwe, der brüllt. Oh, ein Löwe, der brüllt. Ein Löwe, ein Löwe. Das ist ein Löwe in dir. Jesus, Jesus, touch them, touch them, touch them, touch them, touch them, touch them, touch. Oh, oh, lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus. Oh, lass ihn raus, lass ihn raus. Oh, lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus. Lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus. Lass ihn raus, lass ihn raus. Oh, Jesus. Hey, oh, Jesus. Jesus, Jesus. Der Löwe von Juda, er brüllt. Der Löwe von Juda, er brüllt. Der Löwe, oh, Jesus. Halleluja. Glory! Glory! Jesus! Korabasa kanamando lo lo lo lo lo lo. Ya karala la maso koro lo lo lo. Oh, I love it. Oh, Jesus. Oh, I love it. Oh, I love it. Yes, Lord. Jesus. Oh, I love it. Oh, I love it. Jesus. Oh, I love it. Asha kanamasi karala mando lo lo lo lo lo lo. Ya karala mando lo. Oh, I love it. Oh, I love it. Glory. I love it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I love it. I love it. I love it. Jesus. Oh, Jesus. Hey, oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, Jesus. Oh, so viele Löwen. Es wird laut in Deutschland. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Es wird laut in der Schweiz. Amen. Es wird laut in Österreich. Halleluja. Oh, es wird laut. Weil da ist ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe. Auch in Hessen. Halleluja. Glory, glory, glory, glory. Oh. Oh. Plötzlich stellst du fest, was in dir ist. Plötzlich stellst du fest, was in dir ist. Hey. Oh, ein Löwe. Oh, Jesus. Mama sacala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Löwe, Halleluja, Glory, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, und Freude hat er auch, der Löwe, Freude hat er, der Löwe, oh, Freude hat er, der Löwe, oh, Jesus, Freude hat er, der Löwe, oh, Freude hat er, der Löwe, Freude hat er, der Löwe, oh, Freude, Freude, Freude, hey, oh, Jesus. Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Freude. Seid ihr bereit für Freude hier? Ihr könnt ein bisschen Freude gebrauchen. Halleluja. Oh, Jesus. Yes, yes. Oh, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, oh, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss. Hey, Durchfluss. Oh, Durchfluss, Durchfluss, Durchfluss. Oh, die Freude am Herrn ist deine Kraft, Jesus. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Oh, Jesus, Halleluja. Oh, da ist Freude. Oh, da ist Freude. Oh, da ist Freude. Oh, da ist Freude. Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, Freude. Jesus, Korabasa Kandolo Bobosada. Freude. Jesus. Korabasika. Korabas. Do you all want to help me lay hands on people? Just as the Spirit leads you? Is that okay? Okay, go. Leave it. Hallelujah. Shakarada Sanda la la la la la la la la la la. Oh! Freude! Oh, yes, Lord! Woo, Jesus! Auch hier auf der Empore, Halleluja! Empfang! Also mit oder ohne Handauflegung, der Heilige Geist ist jenseits, jenseits dieser Dimensionen. Oh, jenseits! Streckt mal eure Hände aus auf der Empore, in Jesu Namen! Oh! Verwandelte Persönlichkeiten in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, glory. Basica da da da da. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Oh shekara la mando tora da da. Oh shekara la la maso no no no no no. Ekara la la maso no no no no no no no no no no no no no no no no no no. Ekara re re re shekara da da da da da da da da. Ekara la la mando. Yes. Touch them, die ganze Reihe. Oh, durch in Jesu Namen. Korabasa kadala basanda la la la la la. Korabasanda la la la mashata kadala la la. Oh, Jesus. Jesus. Yes. Oh, füll sie. Füll sie, Heilige. Oh, füll, füll, füll. Jesus. Füll, füll, füll. Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh Jesus, Jesus. Freedom, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Jesus, freier Durchfluss. Halleluja, freier Durchfluss. Glory, glory, glory. Oh, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Oh, glory, glory, glory, glory, glory. Hey, de de de de de de de de de. Streck dich aus. Ich glaube, dass wir sind noch nicht am Ende des Gottesdienstes. Kommt noch einiges. Mach Raum fürs Dessert, okay? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Aber ich glaube, dass gerade, weißt du, ich glaube, wir brauchen es gerade hier in Deutschland und überhaupt in Europa. Wir brauchen so dringend einfach immer wieder neu diese Zuteilung wirklich von göttlicher Freude. Halleluja. Und ich glaube, weißt du, der Heilige Geist ist in uns jetzt nochmal in einer neuen Dimension hineingekommen. Und ich glaube, es ist ein angemessener Ausdruck, wenn wir diesen Flow, den wir empfangen haben vom Heiligen Geist, wenn wir den einfach mit einem Flow der Freude einfach auch zum Fließen bringen. Amen. Halleluja. Also, lass uns einfach da hineingehen. In Jesu Namen. Halleluja. Jesus. Halleluja. Danke für dieses Pfingsten, Herr. Danke. Danke, du bist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, Jesus. Hey. Glory. Komm, ich glaube, das ist ein guter Moment, wo wir einfach alle die Gelegenheit nutzen sollten, ein Saatkorn zu säen. Ha? Einfach zu investieren. Ich sage jetzt nicht mehr viel dazu, okay? Gestern schon mich um Kopf und Kragen geredet, also sage ich jetzt nicht mehr viel dazu. Aber du hast die Möglichkeit zu investieren in diesen Boden. Und dann werden wir noch Schlussworte hören, auch von Joshua und Janet. Und aber an der Stelle einfach, dass du kurz ein bisschen durchschnaufst, machen wir jetzt an der Stelle die Sammlung. Und für alle, die über Livestream zuschauen, du kannst nicht Teil der Polonaise sein, das ist klar, aber du kannst eine Polonaise bei dir zu Hause in der Küche machen oder im Wohnzimmer. Aber was du kannst auf jeden Fall jetzt dich mit einklinken, auch beim Hineininvestieren in diesen Boden. Die Infos werden dir eingeblendet, auch für die, die über Livestream zuschauen, wie du geben kannst per Überweisung, per PayPal, per Kreditkarte. Und ansonsten hier vor Ort hast du die Möglichkeit, einfach entweder jetzt in die Container, die wir durchgeben, in Bar hineinzugeben, die Herrlichkeitscontainer, oder aber du hast die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl liegt, kannst diese Verpflichtungserklärung nutzen. Also tu das so, wie der Heilige Geist dir es zeigt. Okay? Preist den Herrn. Und dann, wenn du einfach gibst, weißt du, dann mach das auch so als in diesem Bewusstsein. Ich bin ein Überfließer und ich lasse es fließen und dann mach es mit Freude. Also einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und verabschiede wirklich auch mit deinem Geben heute Morgen, verabschiede nochmal, wenn du es noch nicht getan hast an diesem Wochenende, verabschiede jeden Geist des Mangels in deinem Leben. Ja, sag tschüss, ade, scheiden tut nicht weh. Jeder Geist des Mangels. Weißt du, unser Standard ist, nicht, weißt du, Christen müssen nicht im weltlichen Sinne reich sein oder so, aber Christen sind dazu bestimmt und ich will nicht sagen verdammt, aber es gibt nichts anderes im Wort Gottes, als wohlständig zu sein. Ja, das heißt, 2. Korinther 9, Vers 8, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Ja, das heißt, dass wir frei sind. Überreich heißt es, zu jedem guten Werk. Das heißt, dass wir Überflieser sind. Also verabschiede jeden anderen Geist, auch in deinem Denken, jeden Geist des Mangels und sag, hey, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also gib in dieser Freiheit, säe in dieser Freiheit, investiere in dieser Freiheit. Lass uns die Container durchgeben und während, ja, sind ja jetzt keine Eimer mehr, okay, seit gestern sind jetzt Herrlichkeitscontainer, okay, Herrlichkeitscontainer. Preist den Herrn. Während ihr es durchgebt, einfach noch ganz kurz nochmal zum Abschluss, auch heute ist der letzte Tag der Konferenz, deswegen nochmal kurz ein paar Ansagen. Zum einen ist heute nochmal am Büchertisch, gibt es nochmal die Rabatte auf meine Bücher, jeweils 1 Euro pro Buch kriegst du Rabatt. Joshuas Bücher gibt es auf Deutsch am Büchertisch, Irinas CDs gibt es auch diesen Rabatt, 1 Euro. Die Glory Life Schule ist rabattiert. Bis Mittwoch, wenn du dich anmeldest, wird dir die Anmeldegebühr erlassen. Die Infos liegen am Welcome-Tisch aus. Für die Glory Life Schule empfehle ich dir einfach, um kontinuierlich in dieser Dimension des Geistes, des übernatürlichen Lebens zu leben und zu bleiben, wirklich in diesem Herrlichkeitsleben zu gehen, empfehle ich dir die Schule, entweder auf Deutsch oder auf Englisch, beides ist möglich. Wie gesagt, Sonderangebot bis spätestens Anmeldung Mittwoch. Außerdem wollte ich auch noch ansagen, wir haben hier bei Glory Life ein 24-Stunden-Gebet, wo 24 Stunden rund um die Uhr jede Stunde abgedeckt wird mit Gebet. Wenn du einfach dich mit in diesen Gebetsstrom einklinken möchtest, da gibt es glaube ich auch eine Infofolie dafür, 24-7-Gebet. Wenn du dich mit einklinken willst in dieses Gebet, dann melde dich einfach an, genau. Melde dich an unter gebet@glorylife.net und sag einfach, zu welcher Stunde du beten möchtest und dann bekommst du immer alle paar Wochen oder Monate neue aktuelle Anliegen zugesandt, auch wofür wir schwerpunktmäßig beten. Außerdem kannst du dich bei uns melden, wenn du gerne ein Glory House aufmachen möchtest, da haben wir auch eine Folie dafür, wenn du ein Glory House in deiner Nähe aufmachen möchtest, das ist natürlich klar, dass da ein paar Voraussetzungen gibt, aber wenn du einfach das gerne möchtest, dann wend dich einfach an uns, sag uns einfach Bescheid, dass du das möchtest, es gibt da eine Schulung, es gibt ein Gespräch mit mir und so weiter und dann können wir einfach über nähere Details sprechen. Kannst du starten, wenn du einfach in deinem Gebiet sonst nichts Glory Life-mäßiges hast. Außerdem die Infos nochmal, abonniere unseren YouTube-Kanal, da findest du immer die aktuellen YouTube-Videos, auch von der Konferenz wird manches veröffentlicht, nicht alles. Ja? Wenn du in der Schule bist, dann hast du aber Zugriff automatisch auf alle Downloads auch von Glory Life. Du kannst auch ein Abo nur für außerhalb der Schule, also ohne die Schule, kannst du auch ein Abo machen für alle Glory, anderen Glory Life Botschaften. Das kostet, glaube ich, nur 10 Euro im Monat. Also das ist geschenkt fast. Ja, müssen wir mal erhöhen, okay? Ja. Ja, so zu billig. Ja. Facebook, Instagram kannst du uns folgen, da gibt es auch die Infos. Ja, einfach gefällt mir klicken, Follower klicken oder was auch immer. Und da gibt es 3 verschiedene Kanäle. Meinen, dann den von Glory Life und Glory Life Youth. Also folge uns da auf diesen verschiedenen Kanälen und bleib einfach angeschlossen. Ansonsten, wenn du einfach irgendwo mitarbeiten möchtest bei Glory Life, wir haben definitiv einen Platz für dich. Niemand muss hier sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt gebraucht werde. Nein, du wirst gebraucht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Es gibt genügend Möglichkeiten, angefangen vom Putzdienst, der ein ganz, ganz wichtiger Dienst ist. Geben wir mal dem Putzdienst einen kräftigen Applaus, der dieses Wochenende so gewaltig hier gedient hat. Über die anderen Hilfeleistungsdienste, auch denen wollen wir mal einen kräftigen Applaus geben für das Wochenende. Ordnerdienst, Begrüßungsdienst, Kaffeedienst, Kochdienst, Spüldienst, Büchertisch, Welcome Desk, Gebetsdienst, Heilungsdienst, Halleluja. Alle diese wunderbaren Dienste. Ja, wenn du da dabei sein möchtest, einfach melde dich bei uns und wir haben etwas für dich. Außerdem haben wir gerade einige Projekte, die kannst du auch mit im Gebet begleiten. Und wenn der Heilige Geist dich leitet, auch spezifisch für ein Projekt, auch da speziell hinein zu investieren, kannst du es gerne tun. Zum einen sind wir gerade dabei, einen Glory Life Kindergarten Schritt für Schritt auf das Gleis zu bringen. Da haben wir jetzt gerade ein Gebäude angeschaut, das eventuell, vielleicht, wissen wir noch nicht genau, in Frage kommen würde, um einen Kindergarten da zu machen, das wir kaufen müssten. Ja, da brauchen wir dann 2,50 Euro dafür. Und ja, aus der Sicht Gottes, ja, okay, ja, Halleluja. Du kennst ja den Witz, oder, von dem Mann, der eine Audienz bei Gott hat und zu ihm sagt, Gott, wie viel ist 1 Million Jahre für dich? Und dann sagt Gott, nur 1 Sekunde. Und dann sagt er, wie viel sind 1 Million Euro für dich, Herr? Und Gott sagt, nur 1 Cent. Und dann sagt er, Herr, kann ich nicht mal kurz 1 Cent haben? Und Gott sagt, nur 1 Sekunde. Okay, also. Halleluja. Also, wir brauchen 2,50 Euro für das Gebäude, für den Kindergarten. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass es über 1 Million ist, aber weil 1 Cent ist ja 1 Million, okay, aus der Sicht Gottes. Nein, ja. Aber genau. Außerdem würden wir gerne ein Haus erwerben, in dem wir Möglichkeiten schaffen können, um Leute da drin auch von Glory Life wohnen lassen zu können, auch bei Konferenzen, Zimmer, Unterkünfte auch für ein paar Tage hier und so weiter, weil da kriegen wir immer so viele Anfragen. Und da suchen wir tatsächlich einen hauptsächlich ehrenamtlichen Hausverwalter, der sowas auch verwalten würde, weil Objekte gibt es immer wieder, aber wir brauchen da auch Verwaltung. Und wenn du dir das vorstellen kannst, da einfach mitzudienen, dann darfst du das gern tun. Okay? Habe ich jetzt noch irgendwelchen Mitarbeitern nicht gedankt an diesem Wochenende? Wir wollen Lobpreis, genau, Halleluja. Komm, geben wir mal einfach allen Mitarbeitern von diesem Wochenende nochmal einen kräftigen, kräftigen Applaus, okay? Halleluja, ja. Steht ihr einfach mal auf, die ihr mitgearbeitet habt. Einfach mal alle, die mitgearbeitet haben, steht einfach mal auf. Kräftiger Applaus für euch, Halleluja. Juhu. So, wunderbar. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, jetzt segnen wir kurz die Sammlung und dann Joshua und Janet, are you ready to share a final word? Yes, just after the blessing of the Hallelujah. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus für jeden Einzelnen, der investiert hat heute Morgen, Herr. Danke Herr, dass diese Aktien im Himmel angeschrieben sind, Herr. Ja, wir sind angeschrieben im Himmel und damit auch unser Geben ist angeschrieben im Himmel. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Geben im Blick hast, Herr. Und so wie wir geben, Herr. Herr, so sagst du in deinem Wort, gib und es wird dir gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. Und das glauben wir heute, Herr. Wirklich Überfluss. Sag mal Überfluss. Überfluss im Bereich der Finanzen. Überfluss. In Jesu Namen. Halleluja. Praise the Lord. Would you come up? Maybe we bless the cloths just after you have shared. Okay. Lilo, wenn du auch noch was hast, darfst du gerne auch noch kommen. Ja. Halleluja. Okay. Just come up. Halleluja. Halleluja. And then we'll do a final impartation prayer at the end. Praise the Lord. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. You've got the power. Du hast die Kraft. I've got the power. Ich hab die Kraft. You've got the fire. Ihr habt das Feuer. I've got the fire. Ich hab das Feuer. You've got the spirit. Du hast den Geist. I've got the spirit. Ich hab den Geist. That's the new song for today. Das ist das neue Lied für heute. Hallelujah. Hallelujah. There are angels of fire in this place. Das sind Engel des Feuers hier an diesem Ort. And as you're being commissioned and sent out with this Pentecost fire, und während ihr aus diesem Pfingstfeuer entsandt werdet, full of the power of the Holy Spirit, voll mit der Kraft des Heiligen Geistes, going forth as his witnesses of power, als seine Zeugen, die als Zeugen seiner Kraft ausgehen, the angels of fire are going with you. Dann werden die Engel des Feuers mit euch gehen. Burning up the dross, burning up the garbage, burning up the ill effects of what you've been through. Und sie brennen all das Unkraut, all den Müll weg, all das, wo du durchgegangen bist. The fire comes to purify. Das Feuer kommt, um zu reinigen. And you've been purified. Und du wirst gereinigt. You've been made holy. Du wurdest gereinigt, du wirst heilig gemacht. You've been made whole. Du wurdest vollständig gemacht. You are undefiled. Du bist unverschmutzt. You are absolutely eternally loved. Du bist absolut ewig geliebt. I don't know about you, but when there was that big fire portal, that heart, it was like a portal. And at times when I opened up my eyes, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als dieses Feuerherz, das wir jetzt hier drauf haben, da war, das war wie so ein Feuerportal. I could just see the love of God pulling me in. Und als ich da drauf geschaut und meine Augen geöffnet habe, habe ich so gesehen, wie die Liebe Gottes mich da reingezogen hat. Like I was being invited to step on in. Und als würde es mich einladen, damit einzutreten. Almost was tempted to come up here and just lay myself against this. Ich war schon fast versucht, mich da dagegen zu lehnen. You're being drawn into his love in a powerful and new way. Ihr werdet in seine Liebe gezogen auf eine starke neue Weise. And like Pastor George said, it's all about love. Und wie Pastor George gesagt hat, es geht nur um seine Liebe. That anything we do is in and by his love. Dass alles, was wir tun, durch seine Liebe ist. Where there's great love, there are great miracles. Und wo große Liebe ist, das sind auch große Wunder. And so as you continue to go in the power and by his love, in Christ Jesus. Und wenn ihr in seiner Liebe und durch seine Liebe in Christus Jesus geht, you're going to see the greatest miracles. Da werdet ihr die größten Wunder sehen. In your life and flowing through your life. In deinem Leben und durch dein Leben wird's dann auch fließen. Do you believe it? Glaubt ihr das? That you've been made brand new. Dass ihr komplett neu gemacht wurdet. You're a new creation in Christ Jesus. Ihr seid eine neue Schöpfung in Christus Jesus. The old things, the old ways, the old patterns, they're gone. They're history. Die alten Wege, die alten Muster, das ist alles weg. Die sind Geschichte. And you're going forth in a new and living way. Und du gehst in eine, auf eine neue Art und Weise. In Christ Jesus. In Christus Jesus. And you've got the power. Und du hast die Kraft. Yes. We have the power. Wir haben die Kraft. And I want to encourage you with a word that I shared with the pastors yesterday over a luncheon. Ich möchte dich mit einem Wort ermutigen, das ich gestern auch mit den Pastoren über beim Mittagessen geteilt habe. That these are the days to be unashamedly spirit-filled. Das sind die Tage, in denen du ohne jede Scham vom Geist gefüllt sein solltest. Don't feel like you have to make any excuses for what God's doing in your life. Fühl dich nicht so, als würdest du irgendwelche dich irgendwie dafür entschuldigen müssen für das, was Gott in deinem Leben tut. Just let the Holy Spirit light you on fire. Lass den Heiligen Geist dich einfach entzünden mit seinem Feuer. And let the world watch you burn for Jesus. Und lass die Welt dabei zusehen, wie du für Jesus brennst. Awesome. That's it. Wunderbar.